Erster liebe Brüder, ich möchte euch genau darüber informieren, wie die Gaben des Heiligen Geistes funktionieren. Zweiter, ihr erinnert euch sicher daran, dass ihr früher zu Götzen hingezogen wurdet, die nicht sprechen konnten. Dritter, deshalb erkläre ich euch, dass niemand, der durch Gottes Geist spricht, Jesus verfluchen kann, und niemand kann Jesus als Herrn anerkennen, außer durch den Heiligen Geist. Vierter, es gibt zwar verschiedene Arten von Gnadengaben, aber sie kommen alle von demselben Geist. Fünfter, auch wenn es unterschiedliche Aufgaben im Dienst gibt, dienen wir alle demselben Herrn. Sechster, es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen Menschen bewirkt. Siebter, jedem Menschen wird eine besondere Wirkung des Geistes geschenkt, damit er anderen damit helfen kann. Achter, dem einen gibt der Geist die Fähigkeit, weise zu reden, während ein anderer durch denselben Geist tiefe Erkenntnis erhält. Neunter, einem anderen schenkt derselbe Geist einen starken Glauben, und wieder jemand anderes bekommt die Gabe, Kranke zu heilen. Zehnter, manche können Wunder tun oder prophetisch reden, während andere Geister unterscheiden, in fremden Sprachen sprechen oder diese übersetzen können. Elfter, all diese Dinge bewirkt der eine Geist, der jedem Menschen genau die Gabe zuteilt, die er selbst möchte. Zwölfter, ein Körper besteht aus vielen Teilen, aber obwohl es viele Glieder sind, bilden sie zusammen einen einzigen Leib, genau wie Christus. Dreizehnter, wir wurden alle durch einen Geist getauft, um zu einem Leib zu gehören, egal ob wir Juden, Griechen, Sklaven oder freie Menschen sind. Vierzehnter, denn ein Körper besteht nicht nur aus einem einzigen Teil, sondern er setzt sich aus vielen verschiedenen Gliedern zusammen. Fünfzehnter, wenn der Fuß sagen würde, dass er nicht zum Körper gehört, weil er keine Hand ist, bliebe er trotzdem ein Teil des Körpers. Sechzehnter, auch wenn das Ohr behaupten würde, es gehöre nicht dazu, weil es kein Auge ist, wäre es dennoch ein wichtiger Teil des Ganzen. Siebzehnter, wenn der ganze Körper nur aus einem Auge bestünde, wie könnte man dann hören, oder wenn er nur aus Gehör bestünde, wie könnte man riechen? Achtzehnter, Gott hat jedoch jedes einzelne Glied genau an die Stelle im Körper gesetzt, die er für richtig hielt. Neunzehnter, wenn alles nur ein einziges Glied wäre, dann gäbe es überhaupt keinen vollständigen Körper. 20. Tatsächlich gibt es aber viele verschiedene Glieder, die jedoch alle zusammen nur einen einzigen Leib bilden. 21. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, dass es sie nicht braucht, und auch der Kopf kann nicht auf die Füße verzichten. 22. Im Gegenteil sind gerade die Teile des Körpers besonders wichtig, die uns auf den ersten Blick schwächer erscheinen. 23. Die Teile, die wir für weniger wertvoll halten, behandeln wir mit besonderer Sorgfalt und kleiden sie besonders ordentlich. 24. Unsere schönen Körperteile brauchen das nicht, aber Gott hat den Leib so zusammengefügt, dass die benachteiligten Teile mehr Ehre erhalten. 25. Er tat dies, damit es keine Uneinigkeit im Körper gibt, sondern damit alle Glieder füreinander sorgen. 26. Wenn ein Teil des Körpers leidet, dann leiden alle anderen mit, und wenn ein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen darüber. 27. Ihr alle seid gemeinsam der Leib von Christus, und jeder einzelne von euch ist ein wichtiger Teil davon. 28. Gott hat in der Gemeinde verschiedene Aufgaben verteilt, wie zum Beispiel Apostel, Propheten, Lehrer sowie Menschen mit Heilungsgaben oder Leitungsaufgaben. 29. Sind etwa alle Menschen Apostel oder Propheten? Können alle lehren oder Wunder vollbringen? 30. Haben alle die Gabe zu heilen, in fremden Sprachen zu reden oder diese Sprachen für andere zu übersetzen? 31. Ihr sollt euch zwar bemühen, die wertvollsten Gaben zu erhalten, aber ich möchte euch jetzt einen Weg zeigen, der noch viel besser ist.